Es sind ja die einfachsten Dinge im Christentum, die mir oft schwerfallen. Das Christentum kommt ja so auf den ersten Blick sehr einfach daher. Das Christentum ist keine schwere Religion, keine Religion des Gesetzes, wo es heißt, die und die und die und die Sachen musst du machen, die Liste musst du abarbeiten und wenn du das tust, dann geht der Himmel für dich auf. Nein, das Christentum ist eine Religion der Gnade, sagen wir Christen oft. Wir müssen nur. Und dann kommen so Kleinigkeiten, die wir nur tun müssen. Und meine Erfahrung ist, je länger man so über diese Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten nachdenkt, desto mehr merkt man, dass selbst diese Kleinigkeiten manchmal richtig schwer sind. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wir sagen als Christen, Gottes Gnade ist wie ein großes Geschenk. Ich muss nur die Hände aufmachen und sie empfangen. Und manchmal merke ich dann, dass ich eigentlich geistlich gesehen meine Hände gar nicht aufmachen will. Und wie schwer das ist eigentlich geistlich gesehen, seine Hände aufzumachen. Oder gleicher Gedanke, anderes Bild. Wir sagen als Christen, Jesus steht mit offenen Armen vor uns. Er guckt uns liebevoll an. Wir müssen einfach nur aufstehen und in seine offenen Arme laufen. Und wenn ich das versuche, merke ich manchmal, geistlich gesehen sind meine Beine schwer. Sehr schwer, als hätte ich 3 Marathons am Stück gelaufen. Oder wir sagen, ich muss als Christ nur Buße tun. Buße tun heißt zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade, ich brauche dein Kreuz. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es manchmal echt schwer, das zu tun, weil das eigene Herz nicht so 100% davon überzeugt ist, dass man Jesus und seine Gnade wirklich braucht. Und deswegen ist, das wäre jetzt der Hauptgedanke für diese Predigt, deswegen finde ich die Taufe von Jesus, dass Jesus sich hat taufen lassen, so tröstlich. Immer am ersten Sonntag nach Epiphanias, also nach dem Fest der Heiligen Drei Könige, predigen wir in der Kirche über die Taufe von Jesus. Und das ist ein theologisch so reiches Thema. Also man könnte jetzt ganze Predigtreihen über die Trinität machen, wenn man über die Taufe von Jesus nachdenkt. Aber mir geht es heute nur um einen kleinen Gedanken aus dieser Taufgeschichte von Jesus, Matthäus 3. Und der Gedanke ist, dass Jesus für uns Buße getan hat. Also ja, wir Christen müssen auch Buße tun, aber wir merken manchmal, unsere Buße ist immer nur halbherzig. Und was für ein tröstender Gedanke, dass Jesus an dieser Stelle für mich von ganzem Herzen Buße getan hat. Auch vor allem meine Halbherzigkeit. Den Gedanken würde ich ein bisschen gerne entfalten. Jesus tut für uns Buße. Man merkt schon, das ist ein naheliegender Gedanke, weil diese ganze Szene eigentlich eine Bußszene ist. Matthäus 3, das ist die Szene, wo Johannes der Täufer am Jordan steht und predigt. Und er predigt eben, tut Buße. Und die Menschen kommen in Scharen angelaufen zu Johannes dem Täufer und sie tun Buße. Und Matthäus beschreibt, wie das aussieht in Vers 6. Er schreibt, die Menschen ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Das heißt es, Buße zu tun. Zu sagen, hier habe ich gesündigt, hier ist was falsch bei mir. Jesus, ich brauche deine Gnade, oder Gott, ich brauche deine Gnade. Buße ist sowas wie das Eingangstor in das Leben eines Christen. Buße ist einfach zentral für Christen. Das ist schon bei Martin Luther zum Beispiel angelegt. Das die erste der 95 Thesen, ne? Reformationstag, alle reden über 95 Thesen. Kennen alle die erste der 95 Thesen. Die erste These lautet, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Nur nicht nur einen Ablassbrief kaufen. Jeder Moment unseres Lebens soll Buße sein, zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Gnade. Buße ist zentral und gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass viele Menschen Bauchschmerzen haben, wenn es ums Thema Buße geht. Und deshalb auch oft Buße gar nicht in der Predigt thematisiert wird. Und das ist jetzt vielleicht etwas schematisch, was ich sage, aber vielleicht ist da was dran. Die Bauchschmerzen können unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob ich von außen auf dieses Eingangstor blicke und nach außen davor bin oder ob ich durch das Tor durchgegangen bin und von innen merke, das mit der Buße ist gar nicht so einfach. Wenn ich von außen aus der Distanz so auf das Thema Buße gucke, ist so mein Eindruck, dass viele Leute dem Thema Buße ja aus dem Weg gehen, weil das auch ein abschreckendes Thema ist. Und das hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass viele von uns so Zerrbilder im Kopf haben von dem, was Buße eigentlich ist. Und diese Zerrbilder haben mit der echten Realität von Buße oft nur begrenzt was zu tun. Buße, und deswegen möchte ich diese Zerrbilder einmal kurz entkräften. Buße heißt zum einen nicht, einen niedrigen Selbstwert zu haben. Buße heißt nicht zu sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin in jeder Hinsicht inkompetent. Nein, Buße heißt zweitens auch nicht, sich selbst zu kasteilen. Also wenn ich so an Buße denke, dann kommt mir gleich so ein etwas stilisiertes Bild irgendwie von so einem Mönch in den Kopf, der sich irgendwie selbst auspeitscht. Das ist nicht das, worum es bei Buße geht, sich selbst Schaden zuzufügen. Buße heißt auch nicht, drittens, immer ernst und traurig reinzugucken. So, es gibt manchmal Leute, die erzählen mir, ich war da und da in der Gemeinde und da wurde Abendmahl gefeiert und alle sind nach vorne gekommen und haben ganz, ganz ernst und ganz traurig geguckt. Und es war wie so ein Wettkampf, wer am ernsten und traurigsten guckt. Und mit Abendmahl feiern, also feiern hat ja was Fröhliches, hat er das nichts zu tun. Und das heißt nicht, dass man nicht auch mal ernst sein soll, aber ihr wisst, was ich meine. Buße heißt nicht, möglichst ernst zu gucken. Buße heißt nämlich anzuerkennen, Jesus, ich brauche dein Kreuz, ich brauche deine Gnade. Bei mir ist etwas nicht in Ordnung und zwar nicht nur in meinen Taten, sondern auch in meinen Worten, in meinen Gedanken, ganz tief in meinem Herzen. Und Jesus, ich brauche dich, sei du mein Heil, mach du mich heil. Das heißt es, Buße zu tun. Und wie gesagt, wer das von sich sagt, wenn du das beten kannst heute, dann gehst du durch das Glaubenstor, dann wirst du ein Christ. Und dann passiert Folgendes, dann wirkt der Heilige Geist in deinem Leben und in deinem Herzen. Und was der Heilige Geist tut, ist, dass er dein Herz sensibler macht, dass er dein Herz auch feinfühliger macht. Und das ist in vielerlei Hinsicht ein ganz großes Geschenk, feinfühliger zu sein. Aber es bedeutet oft auch, dass man als Christ feinfühliger und sensibler wird gegenüber das, was im eigenen Herzen stattfindet. Und dass man auch kritischer wird gegenüber das, was im eigenen Herzen stattfindet. Und ich merke, und vielleicht kennt ihr das aus eigener Erfahrung, ich merke oft, dass meine eigene Buße nur halbherzig ist. Ich kann mir Fragen stellen wie, ist das mir eigentlich echt, ist es mir eigentlich ernst? Ist das echt die Buße in meinem Herzen? Meine ich es ernst mit meiner Umkehr? Ist es meinem Herzen wirklich ernst? Und ich möchte euch jetzt in den folgenden Minuten einmal so 7 Beispiele geben, wo ich das bei mir, aber auch in Gesprächen mit anderen, merke, so diese schmerzhaften Momente, ach, mit der Buße ist es gar nicht so leicht, sie ist oft nur halbherzig. Erstes Beispiel, die Ablenkung. Ich merke oft, Buße ist eigentlich so ein großes Geschenk, dass ich umkehren kann zu Gott. Und ich merke oft, ich bin abgelenkt, ich bin gar nicht bei der Sache. Also wir machen das oft bei uns im Gottesdienst, dass wir zu Beginn des Gottesdienstes gemeinsam umkehren, dass wir gemeinsam das Gebet aus der Bibel sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und wenn wir das sprechen, manchmal merke ich bin gar nicht bei der Sache. Ich bin mit meinen Gedanken woanders. Ich bin dabei, dass irgendwie die Kerzen auf dem Altarleit schief stehen. Und dann merke ich das, dass ich nicht bei der Sache bin. Und dann ärgere ich mich über mich selbst und denke, oh Gott, du machst mir so ein großes Geschenk, dass ich zu dir umkehren darf. Und trotzdem bin ich mit meinen Gedanken gerade ganz woanders. Oder ähnlich verwandt mit der Ablenkung. Zweites Beispiel, die Langeweile. Ich merke manchmal, dass mich Gottes Gnade langweilt. Und das ist bitter, das zu merken. Also ich merke zum Beispiel, also ich weiß, dass ich mich nicht verändern kann. Das Einzige, was ich tun kann, ist, die Orte aufzusuchen, wo Gottes Gnade mir begegnet. Also suche ich die Orte auf. Ich lese meine Bibel, ich bete mit Gott. Das sind wunderbare Geschenke, dass Gott zu mir in seinem Wort redet, dass ich zu ihm reden darf im Gebet. Und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich mich selber beim Beten und Bibellesen langweile. Und wie mir so der Gedanke kommt, so gleich hast du es geschafft. Und dann merke ich auch so, ich muss nur, in Anführungsstrichen, den Ort der Gnade aufsuchen. Aber selbst das ist mir eigentlich zu langweilig. Tut weh, wenn man das über sich selber merkt, dass einem Gott zu langweilig ist. Tut weh, als Christ das merken zu müssen. Das passiert nicht immer, aber es passiert. Drittes Beispiel dafür, zu merken, meine Buße ist nur halbherzig. Die Kopfwahrheit. Buße heißt ja zu sagen, Jesus, ich brauche deine Gnade. Und meine Erfahrung ist, in einigen Seelsorgegesprächen mit Christen, dass für viele von uns das nur eine Kopfwahrheit ist, aber das Herz das gar nicht glaubt. Und dass man dann so im Seelsorgegespräch, wenn Menschen manchmal durch eine schwere Zeit gehen, merken, ich habe bisher immer gesagt, Jesus, ich brauche deine Gnade, ich lebe aus Gnade, allein deine Gnade genügt. Aber wenn ich faktisch auf mein Leben schaue, wie ich mein Leben praktisch gestalte, sieht das nicht so aus, als würde ich aus Gnade leben, sondern ich bin so im Einsatz, so in der Performance, dass es eigentlich alles danach schreit, ich will mich selber erlösen, ich muss es selber tun. Viertes Beispiel dafür zu merken, meine Buße ist nur halbherzig. Römer 7. Römer 7 ist einer dieser Kapitel in der Bibel, wo viele sagen, wow, das ist doch tröstlich. Weil Paulus so ehrlich ist in Römer 7 und sagt, ich habe in mir auch als Christ so einen inneren Widerspruch. Auf der einen Seite will ich das Gute tun, auf der anderen Seite vollbringe ich es nicht. Ne? Also er schreibt in Römer 7, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Tröstlicher Gedanke. Paulus ist selbst als Christ zerrissen. Und nun kenne ich Leute, die zu mir sagen, für mich ist das überhaupt nicht tröstlich. Weil immerhin kann Paulus von sich sagen, wollen habe ich wohl. Aber ich merke mir manchmal, dass ich noch nicht mal will. Dass ich manchmal irgendwas tue, was Gott nicht will. Und ich merke, ich habe es nicht nur widerstrebend das Falsche getan, sondern ich habe es genossen. Ich will die Gnade eigentlich gar nicht. Meine Buße ist halbherzig. Verwandt damit, fünftes Beispiel, mangelndes Gefühl. Ich tue Buße und merke, wenn ich ehrlich bin, eigentlich tut es mir gar nicht leid. Ich sage zwar das Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig, aber eigentlich bin ich innerlich emotional nicht beteiligt. Oder schlimmsten Fall, ich fand es richtig, was ich gemacht habe. Ich bekenne es zwar als Sünde, aber eigentlich, dass ich mich im Ton vergriffen habe und den anderen niedergemacht habe, das hat er eigentlich schon verdient. Sechstens, die Nebensächlichkeit. Wir tun Buße und bekennen vor Gott oder vor anderen Menschen in der Beichte, bekennen Dinge, die man auch bekennen darf, aber die nicht die eigentliche Sache sind, die eigentliche Sache, die uns gerade von Gott trennt. Oder siebtes Beispiel, die halbherzige Lebensübergabe. Ich sage, Jesus, du sollst Herr in meinem Leben sein, aber den und den und den wichtigen Lebensbereich klammere ich aus. Halbe Buße, halbherzige Buße. Das waren jetzt nur 7 schnelle Beispiele einmal und ihr könntet vielleicht eure eigenen Geschichten erzählen darüber, wo ihr merkt, da tue ich gerade nur halbherzig Buße. Buße ist das Eingangstor zum Glauben. Ich muss nur anerkennen, dass ich Jesus und sein Kreuz brauche. Aber, und das ist manchmal die bittere Erkenntnis, selbst das schaffe ich oft nicht. Zumindest nicht von ganzem Herzen. Es gibt, ein zum Beispiel noch, es gibt dieses, ich finde eigentlich schöne Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und da gibt es die Zeile, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Nicht mehr ist ja so ähnlich wie nur. Ich muss nur ehrlich sein vor dir. Und allein schon dieses wirklich ehrlich, von ganzem Herzen ehrlich sein vor Jesus, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen ist das manchmal, wenn man so durch das Tor durch ist, von innen die schmerzhafte Erfahrung, wenn es ums Thema Buße geht. Buße ist eigentlich unmöglich. Und deswegen finde ich, ist die Taufe von Jesus, dass Jesus sich hat taufen lassen, so eine gute Botschaft, so ein Evangelium für alle, die an sich selbst verzweifeln. Denn Jesus tritt in das Wasser des Jordans für uns, für mich und dich, an unserer Stelle, um an unserer Stelle Buße zu tun. Für uns, die wir das oft nur sehr, sehr halbherzig können. Und das ist eine wesentliche Bedeutung der Taufe von Jesus. Es gibt noch mehr Bedeutung, aber das ist eine ganz wesentliche. Und vielleicht geht es euch ähnlich. Ich hatte lange Zeit so eine Irritation, wenn es um die Taufe von Jesus ging. Weil man lernt es, Jesus ist der eine perfekte Mensch, der eine, der kein Sünder ist. Aber Taufe ist was für Sünder. Taufe ist was für Sünder, die ihre Sünden bekennen. Aber Jesus ist kein Sünder, also was macht er da? Warum lässt er sich überhaupt taufen? Das kann man sich ja fragen. Taufe ist doch eigentlich für die verlorenen Schafe da. Aber Jesus ist doch der gute Hirte. Und jetzt kommt auf Jesus auf einmal an und sagt, ich möchte mich taufen lassen. Und man hat das Gefühl, Jesus, bist du nicht der gute Hirte? Bist du etwa auch ein verlorenes Schaf? Und das Interessante ist ja, dass in der Geschichte Johannes der Täufer das gleiche Sperrgefühl hat. Und er wehrt sich und sagt, Jesus, ich kann dich nicht taufen. Er sagt, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Ja, Jesus lässt sich taufen, aber er lässt sich eben nicht taufen, weil er selber ein verlorenes Schaf ist, sondern um sich an die Seite all der verlorenen Schafe Gottes zu stellen. An die Seite all der Söhne und Töchter, der verlorenen Söhne und Töchter zu stellen, um für sie umzukehren. Und dann kommt ja diese Stimme in der Geschichte vom Himmel, die Stimme, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da gibt es auch so eine Brücke in diesem Vers, weil diese Formulierung, du bist mein geliebter Sohn, hat mehrere Nuancen. Offensichtlich drückt es aus, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ne? Also Jesus ist wahrer Mensch, wahrer Gott. Aber es ist mehr, weil man muss wissen, im Alten Testament ist Sohn Gottes auch so etwas wie ein Spitzname für das Volk Israel. Ich gebe euch mal zwei Beispiele. 1. Mose 4, Vers 22. Israel ist mein erstgeborener Sohn, spricht Gott da. Und er spricht in Jeremia 31, Vers 9. Ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Und das bedeutet, wenn Jesus hier Sohn Gottes genannt wird, dann trägt er den Titel, den eigentlich Israel als Ganzes trägt. Und er wird Sohn Gottes genannt, weil sich in der Person Jesu Israel verdichtet. Jesus ist quasi Israel, in gewisser Hinsicht sogar die Menschheit, verdichtet in einer Person. Und dadurch verdichtet sich in Jesus, verdichten sich all die Lebensgeschichten der Menschen, die mit ihm da am Jordan stehen. Und die, wenn man ehrlich ist, denen es nicht anders geht als uns. Die auch wenn sie da Buße tun, und das sollen und müssen wir, es immer auch nur halbherzig tun. Und wenn Jesus dann ins Wasser geht, dann nimmt er als Sohn Gottes all die Momente mit sich ins Wasser, wo du nur mit halbem Herzen bei der Sache sind. Jesus hat dafür Buße getan, dass wir nur halbherzig Buße tun. Und er trägt das ins Wasser, die Sünde, als Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und damit ist diese Taufe von Jesus auch schon ein Ausblick auf das Kreuz, wo Jesus für unsere Sünde gestorben ist und auch dafür gestorben ist, für die Momente, wo wir nur halbherzig bei der Sache sind. Und also für all das, worüber wir reden, dass ich vor Gottes Angesicht oft abgelenkt bin und manchmal gelangweilt bin und dass Gnade für mich nur eine Kopfsache ist und dass ich mitunter merke, ich will nicht mal. Und für all diese Dinge tut Jesus auch Buße. Und der Vater drückt sein Wohlgefallen aus darüber, dass Jesus als Lamm der Welt Sünde trägt. Und er zeigt dieses Wohlgefallen an Ostern, indem er den gekreuzigten Jesus wieder von den Toten auferweckt. Und auch nicht nur Jesus, uns weckt er mit ihm auf, geistig schon jetzt und leiblich dann auch am jüngsten Tag. Und dann endet die Geschichte ja damit, dass der Himmel aufreißt. Also der Himmel reißt auf, die Wolken gehen weg und der Himmel steht weit offen. Und es gibt eine so wunderschöne, damit ende ich die Predigt, es gibt so eine wunderschöne Predigt von Martin Luther über genau diese Geschichte, die Taufe von Jesus, wo Luther dann sagt, diese Formulierung hat, der Himmel steht weit offen in der Taufe von Jesus. Und denk ja nicht, der Himmel wäre seitdem wieder geschlossen worden. Nein, seit diesem Tag steht der Himmel weit offen. Und er steht weit offen auch in den Momenten, wo einer von uns getauft wird. Er steht über dir offen, der Himmel, weil Jesus für dich Buße getan hat. Er steht dir täglich offen. Der Himmel, der offene Himmel leuchtet auch heute über uns geliebten Gotteskindern. Hey, wenn das nicht mal ein guter Gedanke ist, weiß ich auch nicht. Macht's gut, ihr Lieben. Gottes Gnade sei mit euch. Amen.